lasst ihr sie sich stillen, wo solltet sie herbergen, wenn nicht in Vaters vor dir steht. Soll ich dir nicht anrühren dürfen? Mein Mann steht vor mir! Oh ja, mein Mann, ich weiß, oh ja, ich weiß, was das heißt. Bin bezahlt und gekauft, es zu wissen und gehalten. Ich hab sie mal geküsst von mir.